Muss aber aufs Klo. Eckart muss aufs Klo. Gut. Was? Wer hat den Lied gemacht? Die Fernie. Herzlich willkommen zum Z-Geist. Heute mit Eckart Breitschuh, der aufs Klo muss. Na ja, hallo. Hallo. Mit Naomi Fern, die sich rechtzeitig eingeloggt hat. Aber nichts hört. Elfengleich hört sie ja, gar nicht. Und Stefan Dinter, der gerade wegguckt. Stefan, aufwachen. Stefan hört auch nichts. Er ist eingefroren. Hier ist sein Bruder da. Hallo, hallo Sascha. Geil. Oh, schon die Schlussmusik hier. Ja, das war Dinter, du bist eingefroren, du Pfeife. Jetzt nee, haben wir zwei eingefrorene Dinter. Nein, er bin wieder das doppelte Lottchen. Nomi ist reingekommen und hat mich rausgeschmissen. So lief's doch. Ja, das prangere ich an. Und Nomi über Zeichensprache mit uns heute verbunden. Sie hört nichts. Ja, die hört nichts und sieht nichts. Aber sie sagt auch nichts dafür. Nein, sie sagt nichts. Verdammt, wo ist denn dieses... Wir unterhalten uns mit Zetteln. Was soll ich ihr zukommen lassen? Omi. Erstmal hallo. Wie geht's? Kannst du uns hören? Nick mal, Omi, wenn du uns hören kannst. Ups, jetzt. Ich glaube, das war kein Nicken, was sie da gerade von sich nehmen. Nein, jetzt ist raus. Ja. Kannst du uns hören? Ich bin raus hier. Wie man das heutzutage so sagt. Jetzt habe ich extra einen Zettel geschrieben, jetzt ist er einfach rausgegangen. Guckt euch den das an. Kannst du aber trotzdem reinhalten. Jetzt kommt's ja. Jetzt bin ich eingefroren. Nein. Das läuft. Ich kann das nicht. Nomi. Ich lächel zumindest. Wie geht's? Kannst du uns hören? Ja oder nein? Nicken? Nein? Nein? Nicht hören? Also sie hört uns, glaube ich. Nein, auch du nicht. Du hörst uns? Ja. Ja, ja. Gut. Hast du Skyfall gesehen? Auch nicht. Cloud Atlas vielleicht. Hast du wieder eingeschlafen oder eingefroren? Cloud ich Atlas hast du gesehen. Nicht. Ja. Cloud Atlas hast du gesehen? Und Amazing Spider-Man? Auch nicht. Okay. Dann lass uns über Cloud Atlas reden. Ja. Das wird nur schwierig, wenn man sie nicht hört. Ja, stimmt. Du kannst ja immer nicken, wenn du meiner Meinung bist. Genau. Oh Mann, jetzt... Hallo Sascha. Hier funktioniert ja gar nichts. Ey, wenn ihr jetzt nicht mit dem Quatsch aufhört, Stefan, dann arbeite ich hier weiter und höre auf hier, ne? Das geht alles Hallo? Von der Zeit ab. Immer noch nicht. Wir hören dich nicht, scheiße. Nomi, ne? Entschuldigung. Verdammt! Und Stefan ist schon wieder eingeschlafen? Ich meine, so können wir auch eine Stunde rumbringen. Ja, ich glaube, Stefan fliegt immer raus, wenn Nomi reinkommt. Wenn Nomi reinkommt. Pass mal auf, dann lass doch Nomi zuerst reinkommen. Ach so, du kannst das gar nicht steuern, ne? Mm-mm. Außerhalb meiner Kontrolle. Aber dann hören wir jetzt öfter mal dieses wunderbare... Hallo! Das ist ein solch grandioser Scheiß heute. Oh. Ah, Nomi. Hört ihr mich jetzt? Ja. Ja. Nein. Was Ach, hast du gemacht? Gehen, Mensch. Wow. Die Einstellung hier nochmal gedingselt. Super. Dann können wir jetzt ich anfangen muss zu mir quatschen. Kurz, ja. Genau. Ich hole mir schnell nur einen Tee, weil ich bin gerade erst aufgewacht. Dann fängt Eckart schon mal an mit Cloud genau. Atlas. Cloud Atlas, ja stimmt, so ein Film, ja genau. Cloud Sagen wir nicht erstmal Hallo? Sagen wir nicht Hallo? Das haben wir schon gehört, glaube ich. Ich habe auch noch nichts gehört, dass wir Hallo gesagt haben. Hallo. Hallo. Hallo. Okay. Hallo. How's it hanging? Oh lala. Gut, dann Eckart, leg los, weil es ist echt langweilig, glaube ich, so blabla. Weiter. Ja. Also, Cloud Atlas ist ja gerade überall plakatiert. Ein Film von 171 Minuten. Ich habe das Buch vorher gelesen, kann deshalb nicht wirklich beurteilen, wie es ist, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Hast du das Buch vorher gelesen, Nomi? Nee, habe ich nicht. Gut, dann haben wir ja da zwei Ansichtssachen. Also ich muss... Fangen wir mal mit dem Buch. Okay. Fangen wir mal mit dem Buch an. Es sind 6 Stories, die im Buch um eine Achse herum erzählt wurden. Also es geht um ein... einen jungen Geschäftsmann, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Pazifik bereist, um dort Geschäfte mit Zuckerplantagen und Sklaven zu machen und was er dabei lernt. Die zweite Geschichte ist ein junger aristokratischer englischer Tunichtgut flieht aus England und besucht einen alten Komponisten, der irgendwo auf dem flachen Land in Belgien lebt und bietet sich dem als sozusagen als Kanal an, um seine Musik aufzuschreiben. Also als der Assistent. Irgendwas vor. Assistent, danke nun hier. Also summt irgendwas vor und der Junge schreibt es auf. Seine wirklichen Ambitionen sind natürlich, selber ganz groß ins Komponistengeschäft einzusteigen. Die dritte Geschichte ist eine Geschichte einer Reporterin, die einen Skandal einer Atomfirma, die auf einer Insel vor San Francisco einen Reaktor gebaut hat, versucht aufzudecken und dabei natürlich unter buchstäblichen Beschuss gerät. Dann kommt die vierte Geschichte, die spielt in den 70er Jahren, diese Krimi-Geschichte. Die vierte Geschichte ist die Geschichte eines erfolglosen Verlegers, der die Autobiografie eines irischen Unterwelt-Typen veröffentlicht hat, die völlig erfolglos ist, bis dieser irische Unterwelt-Typ auf einer Presseparty durch eine spektakuläre Missetat das Ding in die Verkaufscharts katapultiert, wodurch der Verleger natürlich reich wird, der Ire aber in den Knast kommt und bald darauf tauchen Kumpels von dem Iren bei dem Verleger auf, wollen das Geld, das der Verleger verdient hat, und er muss untertauchen und wendet sich an seinen Bruder, der sagt, ja, ich habe da was super für dich, geh mal dahin zu dieser Adresse. Er denkt, er kommt in ein Hotel, kommt er aber nicht, er kommt in ein gesichertes Altenheim, aus dem er dann versucht zu entfliehen. Das war die vierte, ne? Die fünfte, ja. Geschichte. Nicht mehr. Eckart, warum soll mich das alles interessieren? Ja, warte. Nicht so schnell. Bitte. Ich weiß, du bist gib mir einen Haken, warum das okay ist, was du da alles erzählst. Bis jetzt war es langweilig. Ja, das ist das Interessante. Da komme ich gleich noch zu. Okay, das ist okay. Die fünfte Geschichte. Die fünfte Geschichte. Möchtest du die übernehmen, Nomi? Du machst das herrlich. Dann mache ich weiter. Die fünfte Geschichte, eine dystopische Zukunft, die wir seit Blade Runner ja ganz gut kennen. Es geht um eine Replikantin, die sich Sonmi 451 nennt, die aus irgendeinem ungeplanten Grund auf einmal ein Bewusstsein und einen Verstand entwickelt. Sie ist eigentlich, Hostesse in Papa Songs schnell Restaurant und kommt jetzt aber auf einmal auf eigene Ideen und wird entsprechend gerät in die Mühlen der Institutionen und wird da zur Rede gestellt eben. Die fünfte Geschichte schließlich die sechste, ist... Die sechste. Entschuldigung, die sechste natürlich spielt in einem Postapokalyptischen. Sei ruhig da drüben. Kaum kann auch der Dieter mal ruhig? Nicht selber reden. Aber echt, ey. Ich versuche mich schon zu beeilen, Stefan. Ich bin sicher, dass es ganz toll ist. Ich will gar nicht in der Geschichte spielt in einem postapokalyptischen Tal in einer Gesellschaft, die so, naja, wahrscheinlich so auf Bronzezeitniveau lebt, die ab und zu Besuch kriegen von einer raumschiffartigen Fähre, die übers Wasser kommt, wo offensichtlich besser gekleidete, technisch ausgerüstete Leute aussteigen, die dort auf der Insel, auf der dieses Tal liegt, irgendetwas suchen. So, genau, das ist das Layout. Im Buch ist es so, dass die Geschichten, also dass die erste Geschichte nach der Hälfte abreißt, dann folgt die erste Hälfte der zweiten und so weiter, bis zur letzten Geschichte, die dann in Gänze erzählt wird und dann geht es wieder rückwärts eben bis zur ersten. Oh. Das ist im Buch auch fein so, lässt sich gut lesen. Im Film wäre es nicht sinnvoll gewesen, deswegen haben sie es einmal komplett auseinandergenommen und einfach schneiden relativ viel hin und her. Die Idee dahinter, um dazu zu kommen, vielleicht, Stefan, möchtest du das ja wissen, was die Idee dahinter ist. Ha, ja, ach so, ja, Entschuldigung, was du erzählt hast über ein Buch, was du gelesen hast. Ist konstatieren, dass alles verbunden ist auf der Welt. Echt? Ja, denn... Wow, jetzt hast du mein Interesse geweckt. Jetzt will ich das alles wissen. Die zweiten Geschichte auf und es... Also es zieht sich alles wieder durch. Schwachpunkt dabei ist, dass es sich hier eigentlich um eine reine Behauptung handelt. Also es ist so dann, da hat dann zufällig einer das gleiche Muttermal wie der andere und irgendwie ähneln sich Namen oder irgendwie sind da also relativ esoterisch dahergeholte Verbindungen sind da und das Ganze soll dann eine Sinnhaftigkeit, glaube ich, erzeugen des menschlichen Lebens. Unser Leben gehört nicht uns allein, sondern wir sind der Kosmos und es geht alles immer weiter. Ich denke gerade an Michael Müller, der Michael Müller. Also finde ich ein bisschen schwierig, bleibt auch auf dieser reinen Behauptungsstufe. Und was wollte ich jetzt sagen? Immer lacht ihr dazwischen, dann vergesse ich alles. Wir finden auf dieser das reinen Behauptungsstufe und ist früher schon mal besser gemacht worden. Ich glaube, Robert Altman hat diesen Shortcuts gemacht zum Beispiel, ne? Wo alltägliche Situationen verkettet sind und dann so einen Zirkel schließen. Den fand ich irgendwie viel beeindruckender. Der Film hat zusätzlich noch das Problem, dass es dann arg zuckrig wird teilweise so mit ja da und mein Vater und das Leben und Geigen und alles, ne? All das dahingestellt ist der Film, waren es wirklich für mich unterhaltsame 3 Stunden. Was an dem Film Spaß macht, also einmal, wie du richtig sagst, Stefan, ja, 6 relativ langweilige Geschichten, aber das ist ja der Trick jeder Soap Opera, du nimmst ein paar langweilige Geschichten und schneidest sie ineinander und dadurch werden sie interessant, weil du eben im Moment immer, weil du immer von der Verzögerung lebst. Ja, was passiert denn jetzt als nächstes? Ja, jetzt sind die wieder da. Das ist das eine, das funktioniert also gut, ich fand es wirklich unterhaltsam. Der andere wirklich große Spaß daran ist, dass es ein sehr guter Cast ist und dass du eben in diesen 6 Geschichten jeweils die gleichen Schauspieler hast in verschiedenen Rollen. Und da sieht man, da haben die Schauspieler Spaß gehabt und das überträgt sich irgendwie auch auf mich zumindest. Ich fand es großartig, Tom Hanks als irischen Unterweltler zu sehen. Das war, die eine klasse Rolle, die, finde ich, hat er nicht gut hingekriegt, weil ich weiß nicht, was er da für einen Akzent versucht zu sprechen, aber... Ja. Ich habe auch erst gedacht, er versucht London, aber ich glaube, es sollte irisch sein. Weil seine Kumpels haben dann auch... Geografisch etwas verhauen. Ja, aber die Maske war doch hervorragend. Die Maske war da mal. Also das ist sowieso, also was die Maske-Leute in dem Film angestellt haben, ist ein Spaß. Ganz klar. Und also wie gesagt, also mir hat es Spaß gemacht, einfach den Schauspielern zuzugucken, die offensichtlich Spaß hatten. Man hat... nicht immer alle erkannt. Susan Sarandon in der ersten Geschichte habe ich nicht erkannt. Und ja, was ja auch Spaß macht, wenn du dann beim Abspann denkst, ja, genau. Ach, und das war der, okay. Halle Berry als jüdische Ehefrau war auch ganz, ganz lustig, ja. Aber gut, Nomi, sag du doch mal, wie fandst du den Film? Ich fand den Film erstaunlich gut, weil, also wie gesagt, ich habe auch, ich habe ja den Trailer gesehen. Und die Regel ist ja, je länger der Trailer, desto schlechter der Film. Der Trailer da war schon ganz schön lang, aber der Film ist ja auch fucking 3 Stunden lang. Und der Film hat auf jeden Fall Schwachstellen. Also, ja, wie gesagt, also diese Geigen zum Schluss, da wird einem ein bisschen, Gott. Aber die Tatsache, dass jemand sich die Irrsinnigkeit, sich diesen Film vorzunehmen und den zu machen allein schon, ist geil. So irgendwie, ne? Weil du guckst den, weil da kommen echt so, dann hast du wieder dieses Schiff. Und ich meine, die Geschichten sind jetzt eben, also wie Stefan schon sagte, wenn man die Geschichten einzeln erzählt, weiß ich jetzt nicht. Also da fand ich tatsächlich die dystopische Zukunft mit Zombie 451, fand ich die krasseste, weil das auch das ist, was die Wachowski am besten können. Es ist so eine Zukunftsvision, es ist eine Kurzgeschichte, die in sich stimmig ist und die man gerne anguckt. Was mir voll auf den Sack ging, was leider auch die Wachowskis sind, wenn man Matrix gesehen hat, warum leben wir in der fernen Zukunft alle auf einer schlechten Goa-Party mit Makramee-Pullovern an und Dreadlocks, das weiß ich nicht. Weil sie es gerne Aber na gut, es funktioniert trotzdem. Also und es lohnt sich, den Film anzugucken, auch wenn es esoterisch ist, auch wenn meine Mutter ihren Spaß haben wird, weil, oh, schau, Reinkarnation. es ist trotzdem sehenswert. Ja, ich fand also es auch, genau, ich sehe es ähnlich. Gerade die erste Geschichte mit diesem Typen, der da die Plantagen im Pazifik abreißt, die kam im Film also sehr flau rüber, fand ich. Das war eigentlich für sich gar nichts. Im Buch ist sie natürlich breiter ausgeschmückt und hat dann irgendwie ein bisschen mehr Interesse, weckt sie auch. Ganz gut inszeniert und ausgestattet war aber auch dieser 70er Jahre Krimi mit Louisa Ray, mit diesem Atomreaktor. Ja. Fand ich, war klasse gemacht. Sind natürlich alles Versatzstücke, die man überall schon mal gesehen hat, ne? Was ob das Bullet auch lustig oder sonst ist, was ist. Dass jede Geschichte ein komplett anderer Filmstil ist. Also weil diese 70er Jahre, als der Typ dann auftaucht, da höre ich auf einmal im Kopf die Shaft-Musik. Also es war echt lustig. Ja, genau. Stimmt. Also, die Wachowskis haben das ja zusammen mit dem Herrn Tickwer gedreht. Ne? Genau. Und das ist auch, ich fand auch zum Beispiel, da fand ich dann den Abspann schön, weil sie es tatsächlich geschafft haben, so, also es steht dann tatsächlich auf der Leinwand, Team Wachowski, Team Tickwer, und dann läuft das alles so parallel. Team und Jacob, dann, Team Edward. Ja, genau. genau. Mhm. Und das ist ganz, und interessant fand ich ja auch in dem Kontext, weil die Wachowskis ja nicht mehr Brüder sind, sondern Geschwister jetzt, dass der erste Film, den Lana Wachowski in ihrer neuen Identität macht, ein Film ist, in dem eben in jeder Geschichte die Darsteller nicht nur die Rollen, sondern auch die Geschlechter wechseln zum Teil. Ja, stimmt. Ben Whishaw ist einmal als Frau zu sehen, ne? Und Halle Berry auch als Mann, ja. Genau. Ach so, natürlich. Und Hugo Weaving als Kampfschutz, nicht zu vergessen. Exakt. Naja, Hugo Weaving kennen wir ja in Frauenklamotten jetzt schon relativ oft, ne? Und das ist, also es ist auch einfach, also Jim Broadbent, den man ja immer gerne sieht. Und bringt wirklich, also der kommt auf die Leinwand und du fängst an zu grinsen, ja. Also das ist ganz klasse. Tom Hanks auch in den verschiedenen, auch in der 70er Jahre Nummer wieder mit diesem beigen Rollkragenpullover. Hervorragend. Ich fand das im Vorschau, dachte ich so, das wäre ganz lustig, den zu gucken irgendwie. Und nicht zuletzt Hugh Grant, entschuldige, ja, also das ist mal ein Film, der, wo Hugh Grant sich so endlich ins Charakterfach rettet, nachdem er zuletzt ja recht abgehalft hat in Rom-Coms, wie haben Sie das von den Morgens gehört, ausgesehen hat. Nee, hab ich nicht, nachdem was war so da los? Mit diesem brillanten Hochklassiken der Biss der Schlangenfrau gestartet ist. Oh ja, ein großartiges Teil von Ken Russell auf dem Höhepunkt, auf dem Zenit seines Schaffens. Danach ging es bergab mit Romcoms und was weiß ich was. Echt? Da war Hugh Grant drin, das ist ja geil. Ja, ich war selber geschockt. Geologe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Lair of the White Worm ist abgesehen davon eine ganz gute Geschichte, wenn man sie. Ich habe sie zufälligerweise gerade gelesen, aber gut. also warum das Ganze, du diesen Film sehen, Stefan? Weil er da ist. Nimm es wie den Mount Everest. Naja, gut, aber ich gehe auch nicht auf den Mount Everest drauf. Auch kein Atemgerät. Wenn du mir sagst, dass das ein guter Film ist, dann werde ich sicherlich mal vorurteilsfrei versuchen, drauf zu gucken. Ich sage, es ist ein unterhaltsamer Film. Okay. Für mich sah das vom Trailer her aus, als ob Zack Snyder versucht, Orlando nachzudrehen und Nein, er ist erfreulich Zack Snyder frei. Ja, es ist keine einzige Zeitlupe drin. Das ist positiv. Ich glaube auch, wenn du noch in 3-Stunden-Film noch eine Zeitlupe reintust, dann steigen die Leute wirklich aus. Oh Gott! Nee, aber man merkt nicht, dass es 3 Stunden sind. Hast du den am Stück gesehen, also oder gab es Pause bei euch, Nomi? Nee, wir haben den am Stück gesehen. Und das ist ja echt so pervers mittlerweile, dass diese ganzen Überlängenfilme keine Pause mehr haben. Oder? Ja, ich finde das gut. Also, mich hat die Pause bei Skyfall total genervt. Ich dachte, was soll denn der Scheiß? Da hatte ich auch keine Pause, bei Batman auch nicht. Ja, ich hatte eine Pause bei Skyfall. Uns haben sie eine Pause in Avengers reingedrückt. Das war ein Kack. Der ist überhaupt nicht dafür vorgesehen, eine Pause zu haben. Die haben einfach den Projektor ausgestellt und dann nochmal Eis serviert und dann wieder angemacht. Und ach, einfach scheiße. So. Wahrscheinlich den Film verwechselt irgendwie. Gib mir mal kurz. Achso, jetzt habe ich es hier gerade. 544 Seiten hat das Buch. Das ist ja eigentlich relativ kurz heutzutage für ein Buch über eine Szene, die durch 14 Millionen Dinger durchgeht. Das Buch ist übrigens auch vergnüglich zu lesen, ne? Also ist dieses grundsätzliche Problem, dass der Zusammenhang aller Dinge eine schlichte Behauptung ist, die so ein bisschen esoterisch unterfüttert wird. Dieses Problem hat das Buch auch. Aber es ist auch schön zu lesen. Fang doch mit dem Buch an. Das ist immer eine Idee. Das ist immer eine Idee, mich in einen Tom Hanks-Film reinzubringen, erst das Buch lesen zu lassen. Also ich habe da eine Menge Stolpersteine drin, echt so. Also es fängt mit Tom Hanks und Halle Berry an. Das sind so meine dachte ich auch. Die Wachowskis bin ich ausgestiegen auf der Mitte von Matrix 2 und habe große Schwierigkeiten gehabt, je wieder in ihr Werk hineinzukommen. Ich fände es tatsächlich wahrscheinlich interessanter, wenn ex-Larry Now Lena Wachowski einen Film darüber macht, wie das ist, transgender zu sein, und zwar möglichst metaphorisch, bitteschön. Naja, Cloud Atlas klingt ja danach, so wie Noah und Ecker das beschreiben. Ja, aber das ist ja das ist halt das andere Ding. Ich sehe da die ganze Zeit so das Buddhismuszeichen flashen irgendwie. Ihr wisst, was ich von so Krempel halte. Und selbst ich fand ihn okay. Er ist okay. Hm. Wirklich, man kann ihn angucken. Und vor allem, wenn ihr ihn anguckt, guckt ihn im Kino an, weil sonst braucht das nicht machen. Und guckt ihn im Original an. Ja. Oh Gott, ja. Wir haben auch lange hin und her überlegt, gehen wir jetzt ins große Kino mit Surround Sound und gucken ihn uns auf Deutsch an oder gehen wir ins kleine Schuhkastenkino und gucken ihn original mit Untertiteln an und waren dann ganz froh, über die Entscheidung ins Schuhkastenkino zu gehen. Also. Ja. Also ja, nicht auf Deutsch. Gut, mein Original schlägt Deutsch immer, finde ich. Und zwar nicht wegen der, ich finde die Qualität der deutschen Synchronsprecher, man kann es nicht oft genug sagen, irrsinnig hoch. Finde ich auch, Wir haben sehr, sehr gute Synchronsprecher und man sollte denen mehr Dank zollen oder Respekt. Und oftmals, ich sage nur SpongeBob, ist es ja so, dass die Originalsprecher, die deutschen Sprecher tatsächlich denen sagen, dein SpongeBob ist besser, ja? Ah, das ist natürlich ziemlich gut. Das Problem, was wir haben, ist, dass oft die Dialogdrehbücher nicht wahnsinnig gut übersetzt sind, weil es in sehr kurzer Zeit geschehen muss und teilweise auch, glaube ich, einfach kein Interesse daran ist, das besonders gut. Und natürlich lippensynchron das Ding hinzukriegen, da muss man dann teilweise schon mal etwas blöde Wortkreationen benutzen. Ich finde es immer noch großartig, dass Motherfucker in deutschen Filmen immer noch mit Mistschwein übersetzt wird, weil es von der Lippenbewegung relativ gut hinkommt. du Doofi. wenn man heutzutage einfach Motherfucker sagen könnte. Das Buch ist für den Booker Prize vorgeschlagen worden, ja? Und den Nebula Award den Arthur C. Clarke. Läuft das auch in Rente mit? Hat es einen gewonnen? Nee, ne? Pardon? Hat es einen gewonnen? Nee, natürlich nicht. ich weiß nicht, keine Ahnung. Hat er nicht, aber das ist dann ja ein ausgewiesener Science-Fiction-Roman eigentlich, wenn er für Nebula und Arthur C. Clarke. Wenn man dem jetzt einen Stempel aufdrücken sollte, wäre es ein Science-Fiction, denke ich, ja. Okay, gut. Ich glaube euch das einfach mal alles. Ja. Glaube aber da ich momentan Probleme habe, ins Kino zu kommen und Skyfall zu gucken, ist relativ schwierig. Gut. Ehrlich gesagt war ich jetzt von Cloud Atlas positiver überrascht als von Skyfall. Was aber auch daran lag, dass ich Schlimmes befürchtet habe für Cloud Atlas. Und da sind wir auch also wieder bei Erwartungshaltung, genau, Stefan. Wenn du erwartest, wird Kacke, dann ist er ganz okay. Ja, dann bin ich prädestiniert dafür, diesen Film gut zu finden. Ja. Um Gottes Willen, drei Stunden. Jetzt halte ich ja mehr von dem Film. Das wird furchtbar. Schwierig. Ja, das stimmt. Das hat Eckhart mir empfohlen. Sonmi 451, Sonmi 351 und Yuna 939. Die sind tatsächlich die unterhaltsamsten Protagonisten, finde ich. Tatsächlich? Hm. Okay. Ich sehe da, dass James Darcy drin ist, der mal einen Sherlock Holmes gespielt hat, der leider ein sehr schlechtes Skript hat. Wie heißt der Knabe? John Sturges, der macht eine sehr gute Figur. Heißt ja. Jim Sturges. Nee, ich meine James Darcy. Spielte in dem Film Young Rufus Sixsmith, Old Rufus Sixsmith, Nurse James und den Archivisten. Ja. Ist auch sehr schön. Ben Whishaw oder die Archivistin. Muss ich jetzt nicht zu Hause auf meinem Sofa haben, aber ist auch gut. Also für einen degenerierten Aristokraten taugt er allemal. Okay, uns Martin Wuttke, was macht der? Unser Tatortkommissar? Ich habe ihn tatsächlich, also Lotte hat ihn mehrfach erkannt. Naja, die. Weil sie ja auch schon mit ihm von Martin, ist ja klar. Ja, klar. Ich habe ihn nur einmal erkannt auf dem Schiff in der wo er das Gewehr trägt. Ach, du das weißt, war der. Okay. Der Tatortkommissar. Ah. Co-Kommissar. Co-Kommissar. Ich muss übrigens, fällt mir dabei ein, wo wir von Tatortkommissaren sprechen. Ich muss mich ein bisschen bei der Redaktion vom Stuttgarter Tatort oder von den Drehbuchschreibern entschuldigen. Ich hatte mich ja so aufgeregt, dass Natalia Wörner so ein schlechtes Schwäbisch da spricht und dass man ihr das aufgezwungen hat. Es stellt sich heraus, ich las in einem Artikel, dass sie dafür gekämpft hat, dass die Staatsanwältin Schwäbisch sprechen darf. Was ein ums andere Mal beweist, dass Schauspieler nicht ans Drehbuch schreiben gelassen werden sollten. Ihr Deppen, ihr Vollidioten. Okay. Das nur zwischenrein. Ich kann nicht, ja, gut. Also, über Skyfall können wir nicht reden. Weil ich es noch nicht gesehen habe. Stefan hinterher hin. Sorry. Ihr dürft Amazing nicht. Wenn ihr drüber redet, bin ich draußen. Mhm. Soweit ich das sehe. Ja, aber erzähl mal was, ich gucke mir den eh nicht an. Weil ja, erzähl doch mal was von dem, das interessiert mich auch. 3 Jahren wieder die Filmserie von vorne anzufangen, was soll denn das? Ja, ich find's also, fand doof. Ich auch, deswegen habe ich es mir auch nicht im Kino angeguckt, weil dann hattest du als Trailer immer diese Spider-Man springt durch die Stadt in der Ich-Perspektive und dann dachte ich so, okay, in 3D kann es funktionieren, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich mir 2,5 Stunden Spider-Man nochmal angucke. Ja. Deswegen habe ich gewartet, bis er in einer der gängigen Online-Videotheken online kam und habe mir das mal angeguckt und war doch super überrascht, weil, also gut, grundsätzlich muss ich sagen, glaube ich, kann man den Amazing Spider-Man nicht sehen ohne den hervorragenden Sam Raimi Spider-Man, weil der so viel richtig gemacht hat, der Raimi Spider-Man. Und der Neue kann natürlich nicht dasselbe nochmal genauso machen, sondern versucht alles ein bisschen anders zu machen. Aber das macht er ziemlich richtig und ziemlich gut. Also ich habe von den ganzen Spider-Man-Filmen oder sonst was, ich habe selten so einen runden, unterhaltsamen Film gesehen. Das hat alles zusammengepasst. So, vor allem auch, also was ich habe es auf Deutsch gesehen, was ich ganz schön fand, war, dass sie nicht mit diesem Spruch ständig kam, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Da schiffen sie gekonnt drumrum. Ich weiß nicht, ob es in der Übersetzung ist. Drumrum schiffen. Ja. Und vor allem ist diese Onkel Ben wird umgebracht Geschichte, Martin Sheen, der Onkel Ben spielt, ich finde viel, viel glaubwürdiger gemacht. Also die haben das ganze Ding, was man halt kennt, einfach genommen und wirklich die Ecken abgefeilt und abgeschliffen. Und ich fand auch diesen, ich habe den Namen vergessen, von dem Schauspieler, der Spider-Man, Peter Parker spielt, fand ich ziemlich... kam ich erstmal nicht drauf klar, weil ich hatte irgendwie, als der angekündigt wurde, hatte ich diesen Facebook-Film gesehen, hatte ich den noch in der Rolle vor den Augen, dachte ich so, okay, und dann diese komische, Andrew Garfield. Ja, diese komische Frisur, also ich weiß gar nicht, was das ist, irgendwie so Haarchaos oder so, keine Ahnung. Dachte ich, das passt überhaupt nicht, aber der Typ ist, der ist Peter Parker, ja, also er hat super gemacht und... Ich weiß auch nicht, ich finde den sehr unterhaltsam. Ich war wirklich, wobei wir wieder bei Erwartungshaltung wären, ich hatte gar nichts erwartet und war sehr angenehm überrascht. Okay. Ja, also das, aber man kann den Film nicht sehen ohne den Raimi-Film. Irgendwie, ich finde, beide gehören fast irgendwie zusammen. Vielleicht sollte man beide sogar hintereinander gucken und es wäre okay dann irgendwie. Echt? Ach, ja, weil es ist okay. Beides dieselbe Geschichte, aber der zweite erzählt halt doch ein bisschen anders und bringt so ein anderes. Ich finde, bei Raimi kam dieses... Ich bin Spider-Man viel besser rüber als jetzt bei dem Neuen, aber wenn der Neue das auch so gemacht hätte, hätte er jetzt gesagt so... Deswegen haben sie es ein bisschen anders gemacht, aber sie haben es sehr gut gemacht. Also es passt für mich alles so ineinander. Ja, okay. Aber ich meine, nichtsdestotrotz hat der Raimi-Film einfach dafür gesorgt, dass ich mir den jetzt nicht angucke, weil es ist wirklich, der war doch gerade erst. Wieso jetzt gleich nochmal? Weil es geht. Ja. Ja. Ich also weiß. Ich finde, der Film, das ist auch das Undankbare für den Film, weil er im Endeffekt wie dieser Planet der Affen-Film, der letztens kürzlich kam, den auch niemand angeguckt hat, der viel besser ist als der ganze Quatsch, der davor kam. Rise of the Planet. Genau, tut man dem so ein bisschen Unrecht, oder wenn man ihn deshalb nicht anguckt, weil was davor war. Stimmt, aber den wollte ich ja noch sehen, muss ich mir gleich mal aufschreiben. Ha! Spider-Man aber oder Stefan, Rise? Unterbrochen. Rise! Hatte ich über irgendwas geschimpft irgendwas schon? Du wolltest irgendwas sagen. Du hast über Natalie Werner geschimpft. Ja, genau. Das fand ich doof von ihr, hätte sie nicht tun sollen. Ich höre dir aufmerksam zu. Ja, mehr kann ich dazu echt nicht sagen, aber man kann es sich wirklich anschauen. Also ich finde, es ist ein guter Film. Ja. Was ich seltsam finde, ist mit diesem Relaunch, ist, ich meine, ich verstehe es. Es ist nicht mehr so wie bei, jetzt müssten wir wieder über Bond reden, dass du etabliert hast, dass der Hauptdarsteller auch von jemand anders gespielt werden kann. Und es ist vielleicht einfacher, den Leuten zu vermitteln, dass man einfach alles nochmal von vorne anfängt dann und sagt, wir machen es nochmal neu. Weil mich nervt es jetzt auch schon wieder, dass der nächste Batman-Relaunch ansteht. Also, dass ich die ganze Zeit mit diesen Relaunches und Retcons leben muss. Ja. Irgendwie. Ich will jetzt schon gar nichts mehr von Superheldenfilmen wissen. Ja, vor allem das Ding, das seit den X-Men, du hast ja Relaunches und Retcons in Comics ständig, oder in Superhelden-Comics. Nur, dass es jetzt im Film auch noch passiert. Und das ist halt innerhalb von 3-4 Jahren passiert. Das ist zu kurzfristig. Ich meine, bei den Comics dauert es halt mal 20 Jahre oder so, bis wieder einer auf die Idee kommt, hey, wir fangen von vorne an. Aber, aber ist denn Batman schon wieder neuer in Aussicht? Die sind schon in Pre-Production. Ja, weil keine Ahnung, wer es macht. Die Trilogie ist abgeschlossen und deswegen haben sie gesagt, wir fangen jetzt nochmal neu an. Danach. Die Nolan-Trilogie. Ja, genau. Ich bin auch so... das ist so wie... Das ist auch ganz lustig, dass jetzt Marvel zum Beispiel anfängt, tatsächlich so Gruppencomics, nachdem Avengers gut gelaufen ist, kommt jetzt als nächstes Guardians of the Galaxy. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Ausgaben es von Guardians of the Galaxy gab irgendwie. Das einzig Schöne daran ist, dass Rocket Raccoon drin vorkommt und dass das Ganze von James Gunn gedreht wird. Aber irgendwie fragst du dich auch so, wo ist der Gedanke dahinter? Habt ihr nicht genügend Helden, die man gut verfilmen könnte? Vielleicht ich will den Lobo-Comic! diese coole Miniserie. Lobo? Wie aber dann so richtig schlecht als B-Film, so? Oder ich weiß so wie der neue Judge Dredd, dem ich nur gute Sachen höre. Zum Beispiel. Okay. Ich denke, Lobo wäre so ein Ding, wo du halt sagst, ja, also das muss ja keinen Sinn, das muss wirklich keinen Sinn ergeben, ausnahmsweise mal. Also, da kannst du ja wirklich machen, was du willst. Das ist wichtig bei Lobo, so, weil gerade wenn man so an die Simon Bisley-Lobos denkt, die echt, also ich finde die prägend waren. Ja. Auch vom Humor her und so, das hat alles so super zusammengepasst. Da müsste man sich überlegen, wie man das angemessen optisch umsetzt in dem Film. Ja. Wenn wir in die Richtung weitergehen, wird das so eine komplette Nerd-Diskussion. Ja, aber wir können die Nerd-Diskussion quasi nochmal nochmal aufpumpen, indem ich sag, es kommt ein neuer Star Wars-Film. Ja, das stimmt. Ja, Disney hat Star Wars gekauft und schon ist in der Mickey Mouse 3 Sonderseiten zum Todesstern. Die zum Todesstern, weil er die der Mickey Mouse wollte. Du kaufst nicht oft die Mickey Mouse, oder? Nee, nicht oft. Die Mickey Mouse ist voll mit Star Wars die ganze Zeit, weil das halt was ist, was die Demo, wie es so schön heißt, interessiert. You're in our demo. Und Marketing sagt dann halt, tu mehr Star Wars, also so Clone Wars und dieser ganze Kram ist dann die ganze Zeit schon drin. Ja. Ziemlich unten gerutscht auf der Altersskala. Also das war auch tatsächlich die Nachricht, die mein siebenjähriger Sohn aus der Tagesschau mitgenommen hat. hast du gehört, es gibt einen neuen Star Wars Film? Ich so, ja. Ja, ich finde es vor allem große Klasse, dass George dein Lucas Sohn die Tagesschau guckt. Hey, Bildungsbürgertum. Es war, glaube ich, wahrscheinlich dieses Zeug für Kinder da. Ja. Nun liest Logo. Du den Hesse fertig und dann darfst du noch etwas Tagesschau gucken. Genau. Das Glasperlenspiel hat dir doch so gut gefallen. Gibt's eigentlich Verfilmungen von Hermann Hesse? Ich habe nie ein Buch von dem gelesen. Ich habe immer die ersten zwei Seiten und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ich glaube, ich muss Cloud Atlas gucken. Ja doch, gab doch Keanu Reeves als The Data, oder nicht? Wenn ich mich erinnere. Basiert das auf Hesse oder war das nicht so, wo Martin Scorsese zu viel Drogen genommen hat und gedacht hat, ich muss mal sowas machen? Gibt es da einen Unterschied? Ich guck mal nach. Das aber Eckhardt wollte jetzt gerade ausholen. Ja. Eckhardt, hol mal aus. Ach so, nee, ich wollte, George Lucas. Star Wars Übernahme durch Disney. Ich bin sehr froh, dass endlich jemand George Lucas das Franchise abgenommen hat. Vielleicht, denn man könnte ja viel damit machen. Außer diesen Stuss, den er die letzten drei Filme verzapft hat. Eckhardt, ich bin total auf deiner Seite, was Star Wars angeht. Das passiert selten. Und dann, ja, ich wollte noch kurz auf die Internetgemeinde zu sprechen kommen. Es gab ja dann diese visuellen Gags, Sith Maul oder wie heißt der? Darth Maul. Mit Mickey Maus Ohren oder ja, so. Ja. Ja, fand ich nicht so lustig, aber einen fand ich sehr schön, den habe ich auch geteilt auf Facebook dann. Und zwar Han Solo sitzt auf dem Tisch und hat so seinen Stiefel oben auf dem Tisch liegen und da steht Andy drauf mit dem Ja, der war sehr schön. Das fand ich wunderschön. Das war wirklich gut. Das hat mich so richtig gefreut. Ja, der schönste Kommentar, den ich gelesen habe, war Marketingfirma kauft Lizenzfirma. Und das, also wenn man es mal so runterbricht, muss man sagen, ja, das ist ein ganz normaler Move. Ich finde Disney, die ja auch Marvel gekauft haben, die vorher keinen einzigen guten Film gemacht haben, das heißt wahrscheinlich Spider-Man schon, aber die haben sich mit dem Merger ziemlich gut verhalten. Die wissen, was sie machen wollen. Die werden da ein gutes Ding draus machen. Also ein solides Ding. Ob das nur gut ist, ja, ist halt Entertainment. Aber Lucas Star Wars Ergüsse waren ja nicht solide. Das war die waren langweilig und nicht unsolide. Stuss. Ja, also ich muss sagen, ich bin kein großer Star Wars Fan, aber selbst ich war erleichtert irgendwie so. Weil wir hatten es ja bei den Audio Z-Guys, da war ja ab und zu Jan noch mit dabei und der war immer so dieses Grummeln, der Lukas muss weg. Und dann dachte ich so, oh Gott, hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Was hat er vor? Aber jetzt irgendwie. Weißt du, Jan steckt dahinter. Ja, weil, also ich meine, ich bin ja auch Bond-Fan und das ist ja auch im Endeffekt so eine Art, naja, kommt der nächste, ist er gut, ist er schlecht und so ein Ding. Und ich habe so das Gefühl, das wird jetzt so mit Star Wars auch so. Und insofern sehe ich das sehr positiv. Das heißt, man hat mehr Schüsse frei und einer wird wohl mal treffen und dann ist es gut. Das, ungefähr so. Ich denke auch, da kommt was Solides bei rum. Und vor allem kann es auch schlechter werden als diese Prequels. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Die werden da irgendjemand Vernünftiges dran setzen. Und du könntest einen Pornoregisseur an die Prequels dran setzen und die wären besser. wirklich. Das, weil der würde sich wenigstens hinsetzen und Gedanken drüber machen vorneweg. Ja, das stimmt. Gibt's die nicht als Porno-Version? Ich bin mir fast sicher. Natürlich gibt es die als Porno-Version. Es gibt alles als Porno-Version. Es gibt wahrscheinlich eine Porno-Version von meinem Leben. Es gibt auch Nolans Batman als Porno-Version, ist mir bereits untergekommen. Ne? Und zwar von Christopher Nolan gedreht. Es gibt, macht halt Jungsfilme. Ja, genau. Da geht es sehr langsam zur Sache, aber dramatisch. Ja, genau. Und während das in einer Geschwindigkeit passiert, passieren noch drei andere Sachen woanders in anderer Geschwindigkeit. 3 Stunden Porno ohne Pause. Das sind aber die besten Money Shots der Welt. Ja, was für ein Spaß wir haben werden. Jetzt müssen wir ja wieder einen ab 18 Sticker dran machen, ne? Ja, genau. Nee, ich freue mich eigentlich, dass die drei Teile drehen wollen, die nach den drei Teilen spielen, die ich gut fand. Endlich mal weitermachen und nicht die ganze Zeit in der eigenen Suppe schmoren. Ja, weil mit diesen Clone Wars Dingsbums-Dings konnte ich nichts anfangen. Ist doch wurscht. Ich meine, der Witz an der Sache ist doch der, alle Leute reden immer noch über Luke Skywalker und nicht über Anakin Skywalker, weil Anakin Skywalker ein Pisser war und Luke Skywalker einen interessanten Story-Arc hatte und eine Figur war, die ich gut nachvollziehen konnte. Ich kann eine Figur nicht nachvollziehen, die an Autos schraubt und ganz schnell damit fährt. Das bist aber auch nur du, Stefan. Das können andere Leute schon. Also aber guck dir an, wie viel Anakin Skywalker es gibt. Und Luke Skywalker ist eine Figur, die ist 40 Jahre alt inzwischen. Ja. Also ich meine, der Einzige, der von den ersten drei hat doch überlebt, ist doch Darth Maul irgendwie. Aber auch nur für Kinder. Ja, und der hat den ersten Teil nicht überlebt. Ja, also vor allem der am schlechtesten inszenierte Charakter eigentlich von den ersten drei Filmen. Darth Maul, furchterregend schlecht inszeniert. Aber immer wieder, wenn man einen 7-jährigen Sohn hat, sieht man den Teil 1, wie er ja heißt, doch ab und an. Und man muss sagen, also was da alles schlecht inszeniert ist, geht auf überhaupt keine Kuhhaut. Also da kommen Sachen drin vor, wo du denkst so, wir tauchen mit einem U-Boot durch den Planeten durch und werden von einem großen Monster verfolgt, was von einem anderen Monster gefressen wird. Das ist ja, wow, da schreibe ich doch eine Geschichte in Cloud Atlas drüber. Aber das Geile ist ja auch, dass man hat ja so einen Prequel nach dem anderen so genommen, wie es halt kam, und dann dachte man nach dem dritten Prequel irgendwie so langsam jetzt besser. Aber ich glaube, wenn es diese normalen drei Filme vorher nicht gegeben hätte, er hätte wahrscheinlich noch 9 Filme machen müssen, bis er irgendwann auf diesem Niveau angekommen wäre. Ich glaube, wenn Episode 1 sein erster Film gewesen wäre, ich glaube, da haben wir auch schon mal zu Audiozeiten drüber geredet, dann hätte ihm da eine Produktionsfirma reingeredet und dann wäre es ein halbwegs akzeptabler Film geworden, so wie man das schon sagen muss. Das Problem war doch, dass die dem Narrenfreiheit gelassen haben, weil er alles selber bezahlt hat und dann hat er die Kiste halt voll an die Wand gezogen. Ja, und das war ja das Schöne bei den originalen Filmen, weil er da fremde Hilfe hatte. Das ist so ein bisschen wie mit dem Donnie Darko-Typ. Der dann, als er Donnie Darko gemacht hat, Southland Tales gemacht hat, und dann sah man erstmal, wie brillant das Genie wirklich ist, wenn es losgeht. Southland Tales wollte ich auch noch gucken, muss ich mir auch noch aufschreiben. Wie heißt das? Southland Tales. Southland Tales. Ich dachte, den muss man nicht gucken. Naja, halt aus Freude am Trash, würde ich sagen. Also. Und was war Rice? Vorhin habt ihr von Rice gesprochen. Was ist Rice? Milch Rice? Nein, irgendein Film, der Rice heißt, oder? Habe ich da was falsch verstanden? Das, irgendwann ich habe nicht davon gesprochen. Als ich kurz weg war und ihr noch bei Spider-Man wart. Ah, Rise Planet, also mit den Affen. Ach so, Rise of the Planet of Apes. Rise of the Planet of Apes. Milch Rice. Nicht Rice? Ich habe ja neulich tatsächlich zum ersten Mal dann, weil ich den in der gleichen Box gekriegt habe wie Prevolution, wie er auf Deutsch heißt. Prevolution. Den Original Planet of the Apes geguckt. Ja mit Carl Heston? Mit Carl Heston, ja. Kalle. Der ist so, hat so einen erstaunlich menschenfeindlichen Grundton. Er sagt, ja, ich fliege durch die Galaxie, um irgendwas Intelligenteres als Menschen zu finden. Und dann zum Schluss steht er vor der Freiheitsstatue und sagt, ihr Wahnsinnigen, was habt ihr getan? Also, da ist zu keinem Zeitpunkt ist er mal in der Lage, sich irgendwie damit einzubeziehen. Hallo, ich bin vielleicht auch ein Mensch oder so. Irgendwie scheinbar offensichtlich was Besseres. Ich muss sagen, dass die originalen Planet der Affen-Filme, 6 Stück gibt es ja, glaube ich, die alle Jahre mal im Nachtprogramm auf ARD so von 12 bis 1 kommen. Ich kann die alle schauen. Also das ist echt immer noch. Die sind großer Spaß. Serie. Was ich wirklich empfehlen kann, sind die, ich glaube, 8 oder 12 Ausgaben der Comic-Magazin-Reihe von Marvel. Gezeichnet von Mike Plug. Mike Plug ist einer von diesen 70er-Jahre-Zeichnern, die immer untergedingst werden, jedenfalls. Und das sollte nicht so sein, das prangere ich an. Entschuldigung, ich bin heute echt ein bisschen müde. Und es ist eine grandios gezeichnete Serie. Plug hat auch ein bisschen von Frankenstein gezeichnet für... wenn ich richtig informiert bin, und hat die Storyboards zu der Heavy Metal Folge mit diesen Gremlins in dem Kampfbomber gemacht. Hervorragender Zeichner, kann ich schwer empfehlen. Planet of the Apes, ja, von einem Franzosen geschrieben. Das ist eine der wenigen Science-Fiction-französischen Dinger, Pierre Boulle, der auch die Romanvorlage von Brücke über den Kwai geschrieben hat. Also ein interessanter Typ wahrscheinlich. Eine geile Kombi auch. Ja, ne? Irgendwie passt ganz gut. Also vielleicht war er auch einfach, ich wollte eigentlich auf Eckhart, der jetzt einfach abgehauen ist, eingehen. Vielleicht dieses Menschenfeindliche kommt da vielleicht her. Ah. Wollte ich gerade sagen, ja, kein Wunder. Der Franzose an sich ist ja gerne mal etwas menschenfeindlich und misanthrop. Wenn es um Nicht-Franzosen geht auf jeden Fall. Habt ihr die neue Citroën-Werbung gesehen? Ich sehe keine Werbung. Die menschenfeindliche Citroën-Werbung? Ja, genau. Da fährt so ein Citroën durch die Stadt und jeder, an dem er die vorbeifährt, der bekommt so eine unsichtbare Ohrfeige. Das ist total, total widerlich und sinnlos. Und also, ja, und ich denke auch immer, was soll das? Ja. Das ist einfach menschenfeindlich. Aber es sind wahrscheinlich keine Franzosen, die Ohrfeige kriegen. Ihr habt doch keine das Ahnung. Sind wahrscheinlich Touristen. Ja, das ist. Du könntest das in Berlin drehen und nur Schwaben Ohrfeigen und alle fänden es klasse. Das stimmt. Ich habe gerade wir haben ein Procter und Gamble Werbemagazin bekommen, das so gestaltet ist, dass du tatsächlich erst denkst, du kriegst irgendwie die Erstausgabe von einem Magazinchen eingeworfen in dein Briefkasten. Du merkst es dann daran, dass eine Probe von Vic Hustenbonbons, es gibt andere Hustenbonbons und von Ariel Waschmittel, es gibt auch andere Waschmittel, dabei liegen und da ist unter anderem dann so ein Ding drin über die Lieblingseissorten der Deutschen und dann stellen sie damit so die Silhouetten, also die tun so Eis auf den Tisch fallen lassen, tun so als ob, ja, und dann bildet das die Silhouette von einer bekannten deutschen Sache, zum Beispiel von dem Bodensee, wo ich herkomme, der natürlich aus Himbeereis mit Vanille besteht. Prenzlauer Berg besteht aus Schokoeis und sieht aus wie ein Hundehaufen. Also ich fand das ziemlich genial, ja. Wie da Politik gefahren wird. Sehr schön. Von Procter & Gamble. Hallo Procter & Gamble, was ihr leistet. Ja. Viel von Sachen, die bei mir im Briefkasten rumliegen. Ich habe mir gerade wieder einen alten Film angeguckt, den man entweder mag wegen der Kampfszene oder mag trotz der Kampfszene. They Live von John Carpenter. Ja, aber hallo. Ja, ich liebe ihn wegen der Kampfszene. Die ist super. Ein Klassiker des 80er Jahre B-Movies. Und habe mir dann, weil ich den, der immer wieder seltsam gut ist, obwohl er eigentlich nicht wirklich gut ist, aber es ist auch nicht der Höhepunkt in Carpenters Oeuvre, aber so. Ja, der ist gut gewürzt halt. Bin beim danach gucken, ob es da noch einen Director's Cut oder sowas, also noch mehr Director's Cut als den ich hier mit dem dem Audiokommentar habe, gibt, oder eine erweiterte Ausgabe, über ein Buch gestolpert von dem Romanautoren Jonathan Lethem. Und das heißt auch They Live. Und es ist tatsächlich eine filmtheoretische Abhandlung nur über Sie leben. Wow. Also They Live. Und wie geil. Da steht dann hier auch noch A Novel Approach to Cinema. okay. Ja, er ist Novelist und es ist neu. Und das Lustige ist, es ist wirklich ein filmtheoretisches Buch, was ich so noch nicht gelesen habe, weil der macht nämlich tatsächlich so Sachen wie hier ist ein Kapitelheader, Television made me what I am, und dann steht hier, zu welchem Zeitpunkt im Film das spielt. Das heißt, er geht den Film chronologisch durch, jede einzelne Szene, die ihm irgendwas bedeutet. Und er sagt am Anfang auch, ich mache das, weil der Film mir irgendwie was bedeutet, nicht weil ich ihn den besten Film der Welt finde oder so. Und er geht komplett alles durch, was da drin ist, so Realität und wie man sie wahrnimmt, also dieses Wachowski-Ding, deswegen komme ich auch über Cloud Atlas jetzt da tatsächlich gerade hin. Und über Homoerotik natürlich, die dick in dem Film aufgetragen wird. Ich kenne den Film wieder nicht. Du kennst den Film nicht. Echt nicht? Du hast in den 80ern irgendein ganz anderes Leben gehabt. Ich bin ja auch. Eckart, das ist Schulfernsehen, den musst du noch gucken. Ja, den musst du wirklich, den musst du abarbeiten. Der wird nicht dein Lieblingsfilm werden, aber den musst du abarbeiten. Der ist wirklich, guck ihn dir im Original an. Um die 5 Euro irgendwo wahrscheinlich. Ich schätze, dass er nicht mehr viel teurer sein wird. Also vielleicht ich werde mal für dich geschminkt nachgucken. Du bist ja nie online. Ich kann das Buch jedenfalls sehr empfehlen, weil es hat auch noch unter 10 Euro gekostet und es macht richtig Spaß zu lesen, wie jemand sich an Filmen abarbeitet. Es gibt hier eine neue DVD für 5,45 Euro. Nur das. Und die Original für 10,08 Euro bei einem Internethöker, den du sicherlich kennst. Es ist ein absoluter Klassiker. Das Aber Ding. Den hat deine Videothek auch, also da brauchst du jetzt nicht zwingend den kaufen. Den hat deine Videothek, deine Ausleih-Online-Videothek. Außer die Videothek in Ochtrup. Erinnert euch? Habe ich mal erzählt, oder? Die haben alle Filme von 1980 aus dem Sortiment, oder 1990 war es, aus dem Sortiment genommen. Ich kam rein, ich wollte Der Pate ausleihen. Reichlich verschieden. Nee, oder? Aber das Geile war, die hatten auch so ein Kurzzeitgedächtnis, diese Frau an der Kasse, weil damals wollte ich immer Napoleon Dynamite sehen, habe immer gefragt, ob es den gibt. Und dann war ich so alle 2-3 Wochen mal drin, habe gefragt, ob sie den haben. Und dann hat die gemeint so, also irgendjemand war da schon mal da, der gefragt hat. Und immer wenn ich jetzt an Weihnachten da bin, will ich in die Videothek und nochmal fragen. Das ist eine hervorragende Idee. Oh, das ist ja krass. Haben Sie Napoleon Dynamite? Ja, den haben wir extra mal bestellt. Und dann kam so ein Typ immer, der wollte den immer haben. Und dann kam er aber nie, um ihn zu holen. Ich würde gerne wissen, was aus ihm geworden ist. Aber da der Film vor 1990 gedreht wurde, kam er dann eh in den Müll. Ich habe ja die Erfahrung gemacht jetzt, ich habe ja neulich schon mal drüber gesprochen, dass ich in meinen Vorlesungen über Filmtitel und Storyboard inzwischen die jugendlichen Menschen um die 22 frage, was so ihre Lieblingsfilme mit 15 waren, damit ich einen Anschlusspunkt kriege an das, was sie von Filmen kennen und dass man über die gleichen Filme spricht, weil ich festgestellt habe, dass Leute eben, wenn ich über Star Wars rede, denke ich über so ein Ding, wo die versuchen, einen Todesstern mit 5 X-Wing-Fightern hochzujagen und die denken, wenn sie den gesehen haben, an den gleichen Film nur mit 400 X-Wing-Fightern. Normalerweise denken sie aber an irgendwie einen Typen, der mit abgebrannten Beinen irgendwie dann losschlagt und sagt, no! es war dann natürlich relativ klar, was die dann alles toll gefunden haben mit 15, also so ja. Herr der Ringe und diesen ganzen Kram, eben aktuell war. Dinge, die an mir großflächig vorbeigegangen sind, obwohl ich sie gesehen habe. Und jetzt bin ich, und ich muss sagen, ich habe meinen Glauben an das Internet jetzt verloren. Jetzt erst? Ja, ich hatte tatsächlich immer diese Illusion, dass ich habe nie daran geglaubt, dass Menschen wirklich neugierig sind. Es gibt immer dieses Ding, dass Leute sagen, so, ich habe das, also im Grafikdesign gibt es oft, ich habe das so gestaltet, damit die Leute neugierig werden. Und ich glaube nicht, dass die Leute neugierig sind. Die Leute wollen eigentlich alles möglichst auf dem Silbertablett in den Mund geschoben bekommen und dann jemanden, der ihnen den Kiefer bewegt. Aber ich hatte gedacht, dass man, wenn man so im Internet, es bietet ja dieses Surfen und man kann ja tatsächlich, so, wenn man sagt so, ach, John Carpenter, ich habe gerade irgendwas von dem gesehen, das fand ich interessant, dann gucke ich mal nach, was der noch so gemacht hat. Wir haben über Animation gesprochen und mir war klar, dass die Jugendlichen heutzutage nicht mehr wissen, wer Bill Plimpton ist. Ihr kennt den wahrscheinlich. Von wer ihn noch nicht kennt, geht jetzt sofort bei YouTube rein, benutzt die Bill Plimpton und guckt My Face ein und fängt dann an zu surfen. Daraufhin habe ich gesagt, na gut, okay, der hat natürlich viele Leute beeinflusst. Kein Mensch kannte Bill Plimpton, bis auf eine Person, die tatsächlich an Zeichentrickfilmen interessiert war und das sehr singulär. Okay, ja, schon auf YouTube. Ja. Dann habe ich gemeint, na gut, aber so ein Animator wie Syriac zum Beispiel ist sehr von ihm beeinflusst und ich dachte, das würde jetzt zumindest bei jugendlichen Menschen, der macht diese Sachen, wo Kühe zu Spinnen werden und tanzen die ganze Zeit. Sehr interessanter Animator. Und meinte, gut, dann der wäre beeinflusst. Syriac kannte nur überhaupt gar keiner. Obwohl ich den schon auf Facebook gepostet gesehen habe, also in doch jugendaffinen Medien, dachte ich. Worauf ich dann gesagt habe, naja, und das alles basiert natürlich auf so Legetrick-Sachen wie von Terry Gilliam. Dass Terry Gilliam jetzt eine Null gezogen hat, war ein Ding, dass kein Mensch wusste, wer Monty Python sind. Nein. War ein bisschen hart. Das hat gerade bei mir geklingelt. Ich muss kurz. Ja, lass uns allein mit dem Schock. Ja, super. Mama. Ja, aber ich muss sagen, also meine Freundin ist ja etwas jünger als ich. Und ich merke da auch immer an den Horrorfilmen oder dass so diese, wie soll ich sagen, die Linguistik der Horrorfilme sich auch wirklich gewandelt hat für die Leute, die später kamen oder halt nicht in den 80ern aufgewachsen sind, so wie ich, weil du hattest halt, in den 80ern hattest du diese Slasher-Filme, so Maniac oder so, so ein irrer Frauenmörder, der dann irgendwelche Schaufensterpuppen mit der Haut angezogen hat und dann in diesem Keller gelebt hat mit diesen ganzen Mumien und so Kram. Und das war einfach auch, da gab es nie eine Erklärung, warum der böse ist oder sonst irgendwas, sondern das war einfach nur abgrundtiefe Brutalität. Ja. Und wenn du dann guckst, also ich würde sagen, Scream ist so eine Art Startpunkt für die nächste Generation gewesen, ja. Die alle keinen Freddy und Freitag der 13. geguckt haben. Und ist dann, wenn ich mit ihr dann diese alten Slasher-Filme oder Horrorfilme angucke, dann ist sie komplett entsetzt halt, weil das einfach diese derbe Brutalität ist und nicht so dieses, ich will mit dir ein Spiel spielen, bla bla bla. Es ist halt doch sehr, sehr kindlich gehalten, obwohl ja. die schon brutal ist, aber es ist doch irgendwie nicht ernst zu nehmen. Aber wenn so ein Typ kommt, der einfach nur umbringen will und er dran Spaß hat, dann es gibt keine Erklärung. Denn das ist ein größerer Schockmoment. Ja. Bla bla. Also Stefan. das ist eine interessante Tatsache, da hast du recht. Was? Ja, ich habe gerade erklärt. Der Gewalt jetzt. Ja, die 80er Jahre Horror-Splatter-Filme, also diese ich habe es jetzt mal so Linguistik genannt, oder so wie die ihren Stoff erzählt haben und später dann ab Scream und Saw und so weiter, wie die ihre Sachen darbieten. Da sind die 80er Jahre Filme halt teilweise sehr viel härter und schockierender. Weil die ja, auf jeden erklären Fall. So, und wirklich nur dir in die Fresse hauen die ganze Zeit ohne Begründung. Ja, teilweise halt auch noch, du hast ja den Vorteil auch noch, da kommen ja die 70er Jahre Horrorfilme auch durchaus noch mit rein. Also da gab es so diese ersten Texas Chainsaw und so Sachen. Okay, aber sind das dann diese Filme, die unter dem Header Video Nasties liefen? Damals ja. Ja. Das Ding ist halt, die hatten ja so wenig Budget, dass sie im Grunde genommen eigentlich fast immer auf sowas wie eine Art von dokumentarischer Kamera ausgewichen sind. Mhm. Das heißt also, es ist so wenig Material da, dass es dann irgendwie so ein bisschen dokumentarischer wirkt. Und das macht das Ganze sicherlich grauenvoller als diese doch sehr hochgeschliffene Nummer. Man sieht ja immer, dass die Leute sich so ein bisschen danach sehnen. Also wenn du sowas wie Paranormal Activity irgendwie mal eine Minute durchhältst oder drei und dann so sagst, oh, ich schlafe jetzt aber wirklich ein, dann denkst du, ach ja, da ist wahrscheinlich, der Appeal davon ist wahrscheinlich der, dass es aussieht, als wäre es halt nicht inszeniert. Und immer wenn du nicht inszeniert, und also wenn Sascha von der Linguistik von Filmen spricht, das ist je nicht inszenierter es aussieht, desto echter sieht es natürlich einfach aus. Selbst wenn die Tricks in den 70ern total scheiße aussahen. Das war ja immer so das, womit man sich so retten konnte. Wenn dann endlich jemand geschlachtet worden ist, dann war das Blut ja so, da haben sie Caparol 17 Wandfarbe. Wahrscheinlich, weil nichts anderes da war. Und dann saß du so da und so, ein Glück, dass das jetzt nicht echter aussah, weil die Hinleitung war ziemlich furchtbar. Und heutzutage hast du diese super geschliffenen Tricks. Aber die Hinleitung ist total langweilig, weil sie und da wollte ich eigentlich am Anfang hin, das Schema ist heute so durchsichtig. Du hast in den 70er Jahren halt wirklich noch Filme gehabt, wo du nicht wusstest, ob da irgendwie alle überleben und ob der und ob der Held, der Protagonist überlebt. Und heutzutage weißt du halt, wer das Last Girl ist. Ja. Du weißt es einfach. Ja. Und dann ist es das Last Girl. Und vor allem der größte Spaß ist ja nur, wenn du diese Gruppe hast, dann kannst du mit dem, den du es anguckst, drauf wetten, abschießen, wer als Erster umkommt und dann der Zweite. Also das ist so der Witz, aber es ist im Gesamten ein schlechter Witz eigentlich. Ein sehr langweiliger Witz. Wo ich noch mal sagen kann, da fand ich ja Cabin in the Woods ganz niedlich. Ach, den habe ich nicht gesehen. Das ist aber es ist halt auch wieder so eine Meta-Geschichte. Ja. Naja, ist halt auch von einem Kenner der Materie gemacht. Ich meine, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, tatsächlich, nicht dazu gekommen, aber Whedon ist halt jemand, der weiß, wovon er ungefähr spricht. Genau. Und vielen anderen Leuten ist es halt auch einfach vollkommen wurscht. Also teilweise guckst du dir Sachen an und siehst halt, die sind sowas von langweilig runtergekurbelt einfach und versuchen dann halt noch irgendeinen Hook zu finden. Irgendwie so Dead Snow zum Beispiel. Oh, da sind eingefrorene Nazis unter dem Schnee. Oh. Und die kommen 70 Jahre später auf einmal raus und vorher nicht. Ich weiß nicht, keiner. Ja. Erzähl den Witz doch allen. Nein, welchen ich empfehlen kann, ich habe ihn nicht selber gesehen, aber ein anderer Rezensent war sehr begeistert davon, ist Rubber. Mit dem Reifen, ja, der durch die Gegend. Genau, der tödliche Autoreifen. So quasi im und der muss dafür, dass es so dafür, dass es so Killer-Tomaten-Film ist, muss er wohl echt ganz lustig sein. Da hörte ich auch. Wenn wir bei Nazis im Schnee sind, wer hat denn Iron Sky gesehen? Du. Und? Ich habe ihn auch gesehen. Ja, ich meine, es war natürlich ein, also, ach du, den kannst du aber gucken. Also, ja, werde ich wahrscheinlich Sachen, auch, wenn er dann wieder in so einer hast, kannst du den wirklich auch gucken. Ja. Ja, wobei ich muss sagen, also dafür, weil, also das, was sie dann doch letztendlich leider am Skript gespart haben, haben sie ja dann für ein paar Effekte ausgegeben, die, finde ich, sich schon auf einer großen Leinwand gelohnt haben. Also es ist auch wieder so ein Film, je niedriger deine Erwartungshaltung, desto besser der Film. Es sind ein paar Jokes drin, die sind ganz lustig, es ist ein ganzen Haufen Zeug verschenkt und letztlich, der Witz ist schon mit dem Titel erzählt. Gott, das klingt eine super Werbung. Das ist super. Für den Film, ja. Ja, aber, nee, weil ich will eure Erwartungen so niedrig wie möglich halten, weil ich gucke ihn an und sagt, der war ja eigentlich ganz heiter. Ja. Und ich muss sagen, die Schweden, mit denen ich den gesehen habe, waren völlig begeistert. Die fanden den einen der besten Filme der Welt. Ja, vielleicht ist das ein Film von Skandinaviern für Skandinavier. Ich weiß es nicht. Also ich fand, Ich fand das die Auflösung etwas sehr düster, also weil das ja im Grunde so eine Umkehrung ist. Also ist auch wieder menschenfeindlich letztlich. Aber was will man von Finnen anderes erwarten? Sie sitzen halt also das halbe Jahr im Finnen Dunkeln und Nazis und Fichten umgeben und haben nichts außer Wodka und Rotflinten. Und Death Metal, ja. Also es wird ja im Grunde den Nazis in gewisser Weise recht gegeben. Was überlebt, ist die reformierte Mondkolonie und die Erde geht zum Teufel, weil Menschen eigentlich verraten, schlecht Mann, sind. Du sollst doch nicht spoilern. Ach, das ist schon okay. Also bei solchen Filmen, finde ich, kann man gut spoilern. Das macht eigentlich nicht wirklich wahnsinnig viel aus. Ehrlich, soll ich dir sagen, wer in Skyfall alles stirbt? Na, das ist und genau die Sache, die es nicht haben will, ausnahmsweise. Was ich noch sagen wollte, was das bei Iron Sky, wo er andere Filme wer mit größeren Budgets tatsächlich schlägt, ist, dass die Deutschen alle tatsächlich Deutsch sprechen. Ah, ja, das stimmt. Das ist erstaunlich, also Das ist erstaunlich. Wie haben die in Finnland Deutsche finden können? Ich weiß! Wahrscheinlich überlebt vom Zweiten Weltkrieg nur irgendwie. Naja, der war doch crowdgefundet. Die Leute haben wahrscheinlich da mitgemacht, weil sie mitmachen wollten, oder? Ja, also eben, also wie gesagt, der Film ist, also du merkst das Crowdfunding schon. Wie gesagt, also gerade am Skript, den Dialogen und so. Es pulst aber aus jeder Ritze. Ja, aber ey, wenn du mal einen Abend irgendwie mit 5 Leuten und einer Pizza da sitzt, dann guckt den euch an. Mhm. Ja, also der tut nicht weh oder so, aber ich fand... Und wenn der dabei ist, dann guckt euch gleich danach VHS an, den Chef von Fantasy Filmfest gesehen hat. Das habe ich aber gehört, dass der eigentlich nicht so geil ist. Das kann von Leuten, so die keine Ahnung haben. Haben dir das Schweden erzählt? Also oder Franzosen? Es ist halt eine Ansammlung von Kurzfilmen. Insofern kann man nicht sagen, das ist gut oder schlecht, weil wahrscheinlich wird dir die eine Geschichte besser gefallen als die andere. Aber generell unterm Strich ist ein hohes Niveau. Und vor allem, das sind ja diese Filmemacher, die so ein bisschen back to the 80s gehen mit ihren Grusel- und Horrorfilmen. Und das drückt sich auch in diesen Kurzfilmen. Aber das ist auch Found Footage, ne? Und Found Footage ist ja gerade überall, ne? Alle. Ja gut, das ist halt am günstigsten irgendwie. Wobei ich das am Ende, die letzte Episode, wo sie dann wirklich die Effekte auspacken, ist dann halt auch sehr spektakulär, weil du die ganze Zeit halt wirklich dieses Low-Tech-Ding vorher am Laufen hast. Aber das halt einfach, wie halt Stefan vorhin meinte, du hast halt nicht viel Geld für irgendwas. Wo kannst du dann was drehen? Und das ist halt meistens die Story. Und dann du kannst auch bei der Story dann auch nicht so weit gehen, weil dir dann wieder das Geld für die Effekte fehlen. Das heißt, da bleibt so viel ungesagt. Und das ist eigentlich das Schöne, weil du das halt dann selber füllen kannst. Also ich fand bei VHS zum Beispiel die erste Story, fand ich super beeindruckend. Nicht nur von dem, wie es aufgebaut war, sondern auch wie es gefilmt war. Weil, also ich spoiler's mal, die sind in der Disco und bla bla bla und dann lernen sie halt irgendwelche Mädels kennen und die eine guckt schon immer so komisch, sieht auch irgendwie seltsam aus. Und die nehmen die da mit und landen auf dem Hotelzimmer und dann pennt die eine Freundin ein, mit der wollen sie dann keinen Sex haben, weil es unmoralisch wäre und dann ist die andere aber noch da, die aber immer so auf den Nerd eher scharf war. Und dann kommt halt Mr. Footballspieler, macht sich dann über sie her, sie macht auch irgendwie mit, nur ist sie dann so erregt, dass sie ihn währenddessen zerfleischt und es kommt dann so raus, dass sie irgendwie so ein komisches Wesen ist und das Ganze spielt halt in so einem Succubus. Genau, die haben sich so in einem Badezimmer eingeschlossen und schauen immer so zur Tür raus und so und vor allem ist der Film so wackelig, also ist schon echt augenfeindlich, gehirngleichgewichtsfeindlich. So wackelig aber gemacht, dass es fast schon wie ein Comic ist, wo du einzelne Panels hast, weil du siehst manchmal nur noch einzelne Shorts, sonst irgendwas, aber also gerade das fand ich wirklich, gerade am Schluss ist es so, sie hat dann auch irgendwelche Flügel und der eine Typ versucht dann vor ihr zu fliehen aus dem Hotelzimmer raus und sonst irgendwas und sie schnappt ihn dann irgendwann und du siehst dann halt nur noch so Bilder einfach, er steht dann noch an diesem Auto dran und dann siehst du quasi, wie er über so ein Haus hinausfliegt, dann siehst du, wie sie ihn so trägt, dann sind aber nur so 3 Bilder mehr oder weniger, aber das ist so, in deinem Hirn ist es komplett. Und das macht einfach Spaß. Also ich weiß nicht, was daran schlecht sein soll, außer man ist Schwede. Also was mir an dem gefallen hat, abgesehen davon, dass ich auch die Storys teilweise recht interessant fand, unterschiedlich, aber war, dass der dieses Found-Footage-Ding nimmt und kaputt macht. Also du brauchst danach nie wieder einen Found-Footage-Film angucken, weil der macht alles, was du damit machen kannst. Ich kann mir nicht noch vorstellen, dass du jetzt noch irgendwas danach machen kannst. Ja, kann also der geht von, da sind teilweise ganz abstrakte Sachen, wo die Kamera so sehr wackelt, dass du eigentlich nur noch ja Farbwischer hast und Geräusche dazu, die auch über eine sehr schlechte Videokamera aufgenommen sind dann gerne und so. Die gehen sogar so weit, einen Found-Footage-Skype-Film zu machen, also so, als ob man unsere Unterhaltung ja, finden was würde. Was ich genial und, fand, aber der Skype-Horror-Film. Den ich je gesehen habe. Und man macht endlich. Der fängt ja wirklich an mit VHS-Aufnahmen, geht zu HD über auch mal und so. Und der macht, der ist, den kannst du auch nur im Original angucken. Also den kannst du ja auf Deutsch vergessen. Den Sound kriegst du so nicht nachgemacht, da bin ich sicher. Aber ich fand es wirklich nicht täuschen, weil ich dachte ja auch nach Rapper's Delight wäre alles gesagt, was es zu Hip-Hop zu sagen gibt, aber ich habe mich getäuscht, die haben einfach immer weitergemacht. Das stimmt, aber das lag vielleicht daran, dass die noch relativ am Anfang waren von dem, was da war, während Found Footage, also wenn du jetzt sagst, so Blair Witch Project mal als zumindest den ersten großen Found Footage Film in den 90ern, der mir jetzt einfällt, ist da ja über bis zu Big Budget wie Cloverfield sehr viel gemacht worden. Und ich muss sagen, es tritt für mich auf der Stelle als Effekt, weißt du? Allerdings. Und ja. wenn du überzeugt bist davon, dann doch deshalb, weil wie bei Chronicle du eine interessante Geschichte erzählt bekommst und bei Chronicle sie halt aber dann auch so einen Trick machen müssen, wie das der eine halt sein Leben filmt, dann aber noch eine Bloggerin da ist, die auch ihr Leben filmt, damit du mal einen Gegenschuss kriegst endlich. Ja? Und dann, weil die halt diese telekinetischen Kräfte kriegen, er halt anfängt, auch Kameras um sich rum schweben zu lassen, um mehr von seinem Leben zu filmen. Also in dem Showdown holt er tatsächlich alle iPads und Handy, Phones und sowas und die fliegen so um ihn rum und du kriegst dann auch ganz viele Aufnahmen, ganz kurz nur davon. Ja. Das ist natürlich... Das ist ja ein Kunstgriff auch einfach. Das fand ich jetzt, hat aber über die Story total verhoben einfach. Und bei sehr VHS elegant. Kommt's, ist es mehr, als ob du in einem Experimentalfilm drin sitzt und die rütteln dich durch. Ja, VHS ist halt wie so eine rotzige Punkband, die sich um nichts schert. Also weil das Ding ist, weil die haben dann so diese so eine lose Zwischensequenzen, diese Kurzfilme zusammenhängen, aber die auch so halbarschig gemacht und am Ende ist quasi diese zusammenhängende Story fertig und dann kommt nochmal ein Kurzfilm und dafür gibt es dann wieder keine Erklärung und so und denkst du, wen scheiße, wenn man einfach Bock drauf Filme zu machen. Das ist tatsächlich noch ein Arschtritt am Ende. Also tatsächlich, dass sie sagen, so, das ist so Found Footage, dass es uns, wir auch die Rahmenhandlung auch zu Found, die ja auch Found Footage ist, aber wir erklären sie auch zu genau dem und machen das dann offensichtlich, dass wir natürlich das noch geschnitten haben. Weil, oh, wir haben noch eine Geschichte, können wir die da reinschneiden? Nee, wir schneiden die hinten dran. Und das ist so der Offenbarungseid bei solchen Sachen ja immer, wann verrätst du dein Genre? Also mein Lieblingsaufreger im Fernsehen gerade, wollt ihr mein Lieblingsaufreger im Fernsehen wissen? Im Fernsehen gerade ist... Natalie Wörner spricht Schweden. Wie wenig hast du geschlafen? Ich sehe relativ wenig Fernsehen und diese Sendung sehe ich eigentlich nicht, sondern ich sehe meistens nur Ausschnitte daraus. Das sind im zweiten, ZDF Neo wird das gerade gerne gemacht, ZDF Kultur auch. Du machst einen Dokumentarfilm und da kommen natürlich immer so Sachen wie der Herr so und so sucht das Aufregende im Leben. Der geht dann in einen Swingerclub. So ein Typ, weißt du, so mit... Ja, genau. Halt so ein 24-Jähriger mit einem Bart, wie ich jetzt hab, nur länger. Und ein Parker, weißt du, und der guckt sich das dann so an. Irgendwie. Ich hab das auch mal Herr Weber oder sowas. Irgendwie oder, sowas, ja. Und dann gibt's Sarah Kuttner mit Bambule oder sowas. Was mich jetzt aufregt, ist überhaupt nicht das alles. Das ist alles altbackener Quatsch. Den machen die schon immer. Das ist ZDF, kommt da nicht drüber weg. Was sollen wir machen an neuem? Oh, wir schicken jemanden und der guckt einen Swingerclub an. Ja, das ist halt, da versucht man halt diese eigentlich sehr netten Sachen von der BBC zu kopieren, mehr schlecht als diese Louis Theroux und Dawn Porter Kram, was auch auf der DF Neo läuft. Und es kann ganz gut funktionieren, aber da brauchst du halt eine echte Persönlichkeit, die das trägt und Sarah Kuttner ist mir bis jetzt noch nicht als Persönlichkeit aufgefallen. Das liegt wahrscheinlich an mir, nicht an ihr. Was mich jetzt aufregt bei der ganzen Sache ist, dass irgendwann musst du ja in einem Dokumentarfilm oder in diesen Doku-Formaten, sage ich jetzt mal, musst du ja mal einblenden, wer das ist, der da gerade gefilmt wird. Also zum Beispiel Sascha Tau. Da hast du irgendjemand, der da redet, so bla bla bla und dann wird eingeblendet Sascha Tau. Momentan wird das so gemacht, dass so neben den Leuten so so ein Schild erscheint und es sich mit ihnen mitbewegt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja. Dass die Schrift sich mitbewegt und dann teilweise auch ein Schein. Ja, das ist scheiße! Gemacht. Bist du wahnsinnig? Das ist komplette Scheiße. Das ist der Verrat am Dokumentarischen. Das ist so, nee, wir sind in einem nachbehandelten Ding. Wir sind überhaupt nicht in einem dokumentarischen Ding. Das ist, die Schrift ist nicht ja, dazu hätten, da, bewegt zu werden. Live das ist doch vollkommen Quatsch. Und einblenden? Nein, du machst einfach unten eine Einblendung, ja. Hey, aber da haben die bestimmt Daumen hoch auf Facebook für gekriegt. Stefan, ein ja, Freund der klassischen Einblendung. Absolut. Warum? Bleib mir doch weg mit dem 3D-Mist hier. Eine bewegte Schrift an jemanden, der redet in einem Dokumentarischen, erweckt nichts als Interesse an der bewegten Schrift und nicht an dem Typen. Du steigst aus, es kann nicht anders sein. Wobei... Du kannst es schön finden, weil dir ist es aufgefallen als schön. Schon falsch. Es hätte dir überhaupt nicht auffallen sollen. Nicht ja? Schön, es hätte dir gar nicht auffallen falsch. Sollen. Nein, auch nicht falsch, sondern gar nicht, wenn dir die Schrift... Es ist, als ob du einen Zeitungsartikel liest und auf einmal sagst, so, das ist aber ein wunderbarer Times-Schnitt. Also... Von der Schrift her. Das ist Quatsch. Dann hat die Schrift nicht das getan, was sie tun soll. Ich verstehe, worauf du hinaus nicht bemerken. Willst. Aber ja? Das sind ja... Ich fände das nicht so schlimm. Ich krieg überhaupt kein ZDF-Neo. Insofern bin ich da ganz frei von... Da fängt es schon mal an. Ja, aber... Du verpasst die Vanguard of the Modern Age. Ach, ich weiß nicht. Ich finde das wie ein Magazin, wo ich mich dann über das Layout freue. Ja, aber ein Magazin, wo du dich über das Layout freust, will ja auch, dass du dich über das Layout freust. Ja, und ZDF-Neo-Doku will auch, dass ich mich drüber freue, dass sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben haben, als einfach nur kurz Ich finde nicht, dass barocke Zusätze was in purem Dokumentarischen zu tun haben. Ja, aber ich glaube, das... Also wenn du das machst bei dem Magazin, meinst, ist das nicht so pur dokumentarisch, wie du denkst. Glaube ich nämlich auch. Weil was du meinst, ist nämlich, also okay, der Herr W. und so bla ist schon irgendwo Dokumentar, aber es ist eigentlich auch eher wie so eine Art Artikel oder ich weiß nicht, also ich finde es nicht so Dokumentar, worauf du hinaus willst. Da kann ich deinen Einwand verstehen, also zum Beispiel, ich habe ja letztens von Flo Opitz erzählt, mein Kumpel, der diesen Speed-Film gemacht hat und da fände ich es auch seltsam, wenn dann so 3D-Optik kam. Also ich meine, der war auch sehr filmisch teilweise, weil so irgendwie so 24 Stunden in einer Sekunde und so Kram. Aber das kannst du ja machen, das ist ja kein Problem. Ja klar, aber es ist so, da kommt nicht so da hätte es mich wahrscheinlich auch gestört, weil das ein echter Dokumentarfilm ist. Aber wenn Herr W. sucht den Porno oder so, das ist für mich irgendwie eher so ein Clip oder ich würde es nicht exakt. So Exakt. Ja, siehst du, und das verrät es dann halt auch, dass es nichts anderes ist als ein Clip. Ich glaube halt, dass es gar nicht sein will von Anfang an unbedingt. Was? Ich glaube, dass es das halt gar nicht so dokumentarisch sein will von Anfang an. Aber warum dann machen? Dann ist es doch vollkommen wurscht. Dann dreh doch lieber... Weil es unterhaltsam ist und nicht so viel kostet, deshalb. Du, dann geh doch einfach los und geh in den Swingerclub und fick. Also das ist doch... Und nimm eine Kamera mit. Also, weißt du, denn also aber doch nicht dieses Ding so, wir gehen jetzt raus und finden was raus. Und es geht ja eine Dreiviertelstunde. Das ist nicht so, als ob das ein Clip wäre. Die sitzen da 20, 30 Minuten, ja. Ja, also ich meine, jetzt ein Clip, mir fällt da nicht so der richtige Begriff ein, aber du hast ja auch diese ZDF-Dokus, wo kommt die Milch her oder so. Und dann kommt dann auch der Milchexperte, wo dann diese 3D-Einblendung kommt. Das ist ja auch Dokumentar-Dings. Und es ist ja auch die Frage, also machen die das nur bei einer lustigen Doku, wo es darum geht, der geht jetzt in den Swingerclub, oder kommt es auch bei, was weiß ich, und hier werden ganz schlimm irgendwelche Kinder in der dritten Welt ausgebeutet, damit du dein einfach... Nee, da werden sie wahrscheinlich auf Schwarz-Weiß umschalten. Ja! Aber wenn das einzige Argument von euch ist, dass wenn es sowieso Infotainment ist, dann muss man es ja nicht ernsthaft machen, dann muss ich sagen, bin ich auch wieder nicht ganz davon. Also Herr Dünter ist nicht zufrieden. Nein, ich bin unzufrieden. Ich bin da wirklich mit unzufrieden, weil die werden dann einfach weiterverwendet werden, das weißt du ja genau. Das ist außerdem so ein Ding, wo alle Leute in 5 Jahren sagen werden, oh, das war so 2011, weil sie sich nicht mal mehr daran erinnern, dass es 2012 war, weil es so ein schnelllebiger Furz von Kram ist. Also was mich dann, ja, Entschuldigung. Nö, du bist dran. Ja, was mich da mehr aufregt, ist einfach, wenn du so dieses Guido Knopp History blablabla Ding hast und dann werden irgendwelche Sachen eingeblendet und es wird irgendwas erzählt, aber die Einblendungen haben eigentlich nichts mit dem zu tun, was gezeigt wird und es wird dann nicht darauf hingewiesen. Da kann wenn man schon davon anfängt, was was bei solchen Sendungen kacke ist, da finde ich es geradezu rührend, dass das das Einzige ist, was dich stört. Ja, dass sie dich diskonziert. Nein, nein, mich wahrscheinlich. Das ist garantiert nicht das Einzige, aber das ist das Neueste, was mich daran erinnert. weil ich einfach feststelle, dass da was passiert, was ich verstehe, dass man das machen will, weil man es machen kann. Es geht wahrscheinlich in After Effects sowas von einfach, dass es offensichtlich jeder Praktikant kann, weil jemand anderes wird da nicht dran sitzen, möchte ich mal denken. Zum Glück hören die Grafiker vom ZDF gerade nicht zu. und tatsächlich ist es auch so, ich stimme euch da ja zu, also es gibt so Formate, da wäre mir das vollkommen wurscht. Ich würde mich freuen, wenn sie da noch sowas reintun würden, diese unsägliche Rosch- und Böhmermann-Sendung, also die absolut unanguckbar scheiße ist, vom Konzept bis zu den Moderatoren. da würde ich mir wünschen, dass die ganze Zeit so ein Kram rumfliegt, und zwar in der Form von Prenzlauer Berg als Schokoeis. Damit wir alle vorgewarnt sind, aber in dem Moment, wo du halt ins Dokumentarische reingehst, also wo du aus der Talkshow rausgehst und in was, und sei es die Sendung mit der Maus, ja, finde ich, ist es wichtig, bestimmte Ebenen auseinanderzuhalten. Also es geht ja um Informationsebenen. Das ist genauso scheiße wie, dass du nie auf einer, also heute inzwischen mehr, aber dass du seltenst in der Tagesschau oder bei heute oder sowas, also in einer Nachrichtensendung, ein Land eingeblendet bekommst. Indien. Was passiert in Indien? Und da steht nie daneben, ich fände es immer gut, wenn daneben die Bundesrepublik eingeblendet wäre, damit du siehst, also Deutschland, ja, so in den Grenzen von heute, damit du siehst, wovon reden wir eigentlich, ja, also wie groß ist denn das ungefähr? Ja, gut, Indien kann ich mir ja vorstellen, ist ein Subkontinent. Ne? Monty Python hat schon mal was drüber gemacht. Wenn ich das alles kenne, dann weiß ich es. Aber nachdem ja heute keiner mehr Monty Python kennt. Nur, eben, kenne doch keiner. Wäre es wahrscheinlich notwendig. Siehste? Also als Montenegro vor Jahren die Unabhängigkeit erreicht hat, ich glaube, das war Montenegro, also irgendwo da unten am Balkan, kam eine Radio... Newsflash, vielleicht das. Und die sagten, ja, das ist schön, dass diese Leute jetzt die Unabhängigkeit haben. Da wohnen weniger Leute als in Frankfurt am Main. Und ich fand das ganz gut, weil du natürlich als nächstes dir die Frage natürlich stellen kannst und die das ja auch irgendwie. Wie viele Leute wohnen in Frankfurt? Nicht viele. Wie viele Leute wohnen eigentlich in Frankfurt? Ab wann lohnt sich Unabhängigkeit als Staat? Ja? Wenn du, sag das nicht. Klar. Ja. Die Schotten haben ja Teile einer funktionierenden Industrie. Aber wenn du Unabhängigkeit darüber definierst, dass du auf einmal eigene Grenzen und einen eigenen Pass hast, aber ansonsten an der Titte von Europa hängst, weil du dich selber nicht ernähren kannst, dann ist doch die Frage, wo da Unabhängigkeit ist. Also das ist eine Frage, die damit aufgemacht wird, mit dieser kurzen Bemerkung, und die kurze Bemerkung, dass die Bundesrepublik ungefähr so klein ist, wenn ich Indien daneben tue, ja, ist vielleicht auch ganz interessant, einfach um zu sehen, wer sind wir denn eigentlich im Kontext, Verhältnis zu Ding. Im Kontext, genau, so. Ja? Mein Vorschlag. Sehr schön. Hast du völlig recht. Informationsebenen klarer gestalten. Das ist das, was ich bitte fordere, und deswegen nehmt diese, tut den Kram zu Rosch und Böhmermann und zu dem anderen Typen. Wie heißt der andere Typ? Dieser Anzugträger mit den Turnschuhen, und ich meine nicht den indischen, sondern den anderen. Dieser Typ, der eine eigene Talkshow hat. Koksnase, so ein Ding. Stuckrad Barre, genau. Ach, da können sie es auch hin tun. Ja, genau. Also das war ja so der Rauschmeißer, Punkt, oder? Das war auch so der Punkt, als ich gesehen habe, dass der eine Talkshow hat, war ich so froh, dass ich seit Jahren kein Fernsehen mehr schaue. Ich habe tatsächlich eine Folge davon angeguckt. Und das ist ja dann auch mehr so ein psychosoziales Experiment. Dafür gereicht. Auch die sieht man ja, wenn man Deep Space Nine guckt nachmittags auf Tele 5, dann kommen ja Barrett-Trailer. Das reicht mir schon so vollkommen. Ja. Wie ist dieser Idiot da überhaupt reingekommen? Weil es ihn gibt wahrscheinlich, und weil er sich mal so verkauft. Ja, schlecht. Ich hatte es auf ZDF Neo gesehen. Ich glaube, ich habe auf eine Folge von Mad Men gewartet oder von 30 Rock. Wahrscheinlich 30 Rock, weil sonst halte ich nicht so lange durch. Übrigens, ich kann 30 Rock sehr empfehlen. Falls wir haben da noch nicht drüber gesprochen. Es ist eine der besten Comedies, die ich überhaupt kenne. 30 Rock. Okay. Von Tina Fey. Von einer Frau. Mit die Alec Baldwin. Ein Mann. Macht großen Spaß. Könnt ihr echt gucken. Ist toll. Okay. Cool. Dann Hausaufgabe bis nächstes Mal. Genau. Hausaufgabe bis nächstes Mal ist erstmal Cloud Atlas gucken. Achso, ja, ich muss ja heute Abend noch in Skyfall. Gut, okay. Ja. Mal schauen, wie ich das hinkriege. Ihr Lieben, es war mir ein Fest. Ja, mir auch. Ja, das war auch toll. Ich hab zu tun, leider. Ja, ich hab auch zu tun. Ich hab auch zu tun. Wir müssen den nächsten wann anders machen. Ja. Läuft ja, die Musik? Sowieso. Die läuft. nur noch wenige Sekunden, dann seid ihr alle befreit. Ich werde mir auch Cloud Atlas angucken. Ich fand das schon interessant irgendwie jetzt. Also. Nee, klar. Ah, also ich warte, bis er in der Videothek kommt. Ich glaube, ich werde nicht ein englisches Kino blah. Dabei wohnst du doch jetzt in der Zivilisation, Mensch. Genau, wo ist das kommen. Wahrscheinlich auch nicht mehr lang, wenn es so weit Warum? Danke. Tschüss.